Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht heute. Ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Egal über was. Telefonnummer wie immer, kostenfrei für euch und wie immer die Nummer dieselbe. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer ist Matthias und Matthias ist 26 Jahre alt. Ich grüße dich. Hallo Jürgen, grüß dich. Hallo Matthias. Erst einmal ein Kompliment an dich, das ist eine ganz gute Sendung, was du da machst. Dankeschön. Jetzt folgendes, und zwar, das ist ein bisschen längere Geschichte. Ja. Ich war jetzt mit einer zusammen und die hat mit mir gestern Schluss gemacht. Wie lange warst du denn mit ihr zusammen? 4 Wochen. Ach, das ist nun nicht so lang. Nee, noch nicht so lang, aber die hat mir heute was gesagt. Und zwar, das geht nämlich um eine Vergewaltigung. Mhm. Weil die ist letztes Jahr, im Februar, ist die vergewaltigt worden. Mhm. Den Namen sagt sie mir nicht. Und ich bin auch der Einzige, der wo, also wie soll ich sagen, weil ich will mit ihr nochmal eine Beziehung eingehen, mhm. aber sie hat zu mir gesagt, sie kann momentan, also zu Männern, kein Vertrauen mehr aufbauen. Ja. Und ich habe ihr auch gesagt, ich darf ihr helfen und so weiter. Ja, sie lässt sich nicht helfen. Mhm. Ich habe zu ihr gemeint, ob es bei der Polizei schon war. Die Polizei hat ihr auch nicht geholfen. Mhm. Und darum hätte ich auch gemeint, ob du vielleicht was bist, dass wir ihr Frau helfen kannst. Weil ich red mit ihr durch. Aber du hast ja nur gerade schon gesagt, dass ihr Schluss gemacht habt. Ja, aber sie hat ja gesagt, vielleicht, dass mal noch was daraus werden würde. Mhm. Von wem ist denn dieses Schlussmachen eigentlich ausgegangen? Eher von ihr? Also sie hat gemeint, wir passen nicht zusammen. Mhm. Hat sie das näher begründet, warum? Nee, hat sie nicht begründet. Sie hat bloß gemeint, wir passen nicht zusammen. Mhm. Und heute, um 8 Uhr, mhm. hat sie mir gesagt, dass vergewaltigt worden ist. Ach, heute erst? Heute hat sie es mir erst gesagt, ja genau. Ach so, ich dachte, sie hätte das schon während dieser 4 Wochen mal erzählt. Gestern hat sie Schluss gemacht, weil ich kriege ab und zu mit, wie sie drauf ist. Ja, und dann hat sie dich heute nochmal angerufen, oder wie? Nee, ich habe also mit ihr habe ich noch so einen freundschaftlichen Kontakt, habe ich schon einmal gesagt. Mhm. Freundschaftlichen Kontakt, aber sie hat jetzt zu mir gemeint, momentan ist es ein bisschen schwierig. Verstehe. In diesen 4 Wochen habt ihr miteinander geschlafen? Ja, haben wir. Wie war das? Wie soll ich sagen, das ist ein bisschen, sie hat zwar immer gezögert und jetzt, also den Grund hat sie mir nicht gesagt, mhm. bis heute, weil heute habe ich ja den Grund erfahren, warum mhm. und wieso und weshalb. Also, du sagst, die Vergewaltigung hat die in diesem Februar stattgefunden oder letztes Jahr? Nee, das ist schon länger zurück, das war letztes Jahr im Februar. Ist schon, ach so. Mhm. Aber die Frau, die wird einfach nicht damit fertig. Und sie hat auch gesagt, momentan ist es ein bisschen schwierig, zu einem Mann eine Beziehung zu aufbauen, weil es immer im Hintergrund so da ist. Hast du sie gefragt, ob sie irgendwie psychologisch betreut worden ist in der letzten Zeit? Ich hab sie da gesagt, geh zum Psychologen, dann hat sie zu mir gemeint, ja, die Psychologen können ihm eh nicht helfen. Mhm. Wie kam das denn eigentlich, dass sie dir das gestern erst erzählt hat und nicht schon... Heute erst erzählt und nicht schon innerhalb der letzten 4 Wochen? Ja, weil sie ab und zu, also ich krieg sie ab und zu mit, wie sie drauf ist. Mhm. Und dann habe ich gefragt, warum und wieso und weshalb das Schluss gemacht hat, weil wir ja angeblich zusammenpassen, dann habe ich halt nur nachgehakt. Mhm. Und dann hat sie mir gesagt, dass vergewaltigt worden ist. Und das wissen ja bisher bloß 4 Personen. Das heißt, sie hat keine Anzeige erstattet? Hat sie schon, ja, das heißt, Anzeige, sie war bei der Polizei, aber die Polizei hat nichts dagegen unternommen. Mhm. Mhm. Das ist ja komisch. Das ist auch schon sehr komisch, ja. Kennt sie denn den Täter? Sie kennt den, ja. Aha. Und sie hatten ja gestern, wenn wir gestern auf einem Volksfest waren, da hat sie ja auch also laufen gesehen, ich bin ein Wiener aus Ingolstadt. Ja, und ich weiß schon. Sie hat sich ja auch zurückhalten müssen, weil sonst hätte sie das Heulen angefangen. Sie hat den gestern gesehen? Ja. Ach so. Die schickt ihn ab und zu und dann wird es nur schwieriger zu vergessen. Warum glaubt die Polizei ihr denn nicht? Weil da müssen Beweise vorliegen und da waren ein paar... Also Kumpels von ihm da, mhm. und die haben sie angehalten, haben gesagt, von wegen, dass sie angeblich betrunken gewesen wäre. Mhm. Und sie hat hat er zu mir halt auch gesagt, also dass es gar nicht stimmt, und der Frau glaube ich auch. Mhm. Weil ich kenne ja, die kenne ich jetzt schon länger, die kenne ich schon seit 7 Jahren. So, das ist natürlich jetzt ein sehr schwieriger Fall. Die Zeit, da ist schon sehr viel Zeit ins Land gestrichen. Die Frau ist offensichtlich sehr irritiert oder gestört, immer noch. Verständlicherweise, wenn so etwas passiert ist, ist das auch verständlich. Ja, völlig. Jetzt ist die ganz große Frage, ist eure Beziehung jetzt beendet worden, weil sie letztendlich doch keinen Draht zu dir findet, wenn sie sagt, ihr passt nicht zueinander? Oder weil es letztendlich immer noch eine Nachwirkung von diesem Verbrechen gibt? Das ist die große Frage. Das glaube ich immer noch Nachwirkung von den Verbrechen. So, und wenn du jetzt sagst, dass ihr einen freundschaftlichen Kontakt habt, ja. Wobei du kannst das ja noch gar nicht sagen, es ist ja mal gerade erst 2 Tage her, dass ihr Schluss gemacht habt. Ja, ist ja klar. Und wenn du, lass mich sagen, und wenn du an der Frau interessiert bist und wenn du die magst. Die mag ich, oder? Davon gehe ich jetzt aus, ne, wie du redest. Ja, dass du auch verliebt bist. Ja, genau. Dann versuche die Frau auf jeden Fall nicht zu bedrängen, in keinerlei Weise. Sondern versuche doch erst einmal diese freundschaftliche Beziehung aufzubauen, zu hegen und zu pflegen. Und vielleicht kann darüber hinaus wieder ein noch näherer Kontakt, eine Beziehung entstehen. Versuche aber auch wenn sie das so abtut, ihr doch nochmal nahezulegen, dass sie auf jeden Fall zu einer psychologischen Betreuung gehen soll. Auch wenn sie sagt, dass das nichts bringt, und sie hat vielleicht 1-2 Versuche gemacht, aber das heißt ja gar nichts. Nee, sie war nur bei keinem Psychologen, der hat zu mir gesagt. So, dann hat man also noch bessere Argumentation, wenn sie bisher noch gar nicht da war. Ja, aber ich hab 2 Stunden lang habe ich ihr eingeredet, lass dir helfen. Weil das bringt nichts mit. Matthias, das ist nicht in 2 Stunden zu regeln. Liegt jetzt so lange her und du weißt gar nicht, was von seelischer Schaden entstanden ist. Da musst du jetzt wirklich mit sehr viel Geduld und sehr viel Ruhe rangehen und lass auch erstmal die Finger von der Frau. Vielleicht ist dir das ganze erotisch-sexuelle auch gar nicht angenehm. Also wenn du interessiert an der Frau bist, dann nimm dich zurück, was das erotisch-sexuelle anbelangt. Lass sie das entscheiden, wann ihr das wollt, und steh ihr einfach zur Seite erstmal als guter Freund. Und ich glaube, das ist das Allerbeste, was du tun kannst. Und hab Geduld mit ihr. Ja, da braucht man schon ein bisschen Geduld. Ja. Aber dennoch will ich dich auch noch mal mit meiner Psychologin verbinden. Mhm. Dass sie aus der Sicht der Psychologin dir vielleicht auch noch einen Ratschlag gibt. Du, mir kann jemanden grüßen? Ungern, das ist eigentlich keine Großsendung hier. Ja, ich grüße aber... Nee. Du legst mal bitte auf und wir rufen dich, das heißt die Anna, meine Psychologin, ruft dich gleich nochmal an. Alles klar. Okay, tschüss Matthias. Okay, ciao. Ein bisschen Post zwischendurch von Richard aus 02205, der schreibt: Hallo Jürgen Domian, heute möchte ich dir sagen, ich sehe deine Sendung schon seit Jahren und finde dich und dein Team sehr fürsorglich. Ihr geht sehr verantwortungsvoll mit den Menschen um. Immer bist du bemüht, Gerechtigkeit und Ehrlichkeit zu vermitteln. Du hast dir noch die alten Werte behalten. Dafür danke ich dir sehr herzlich, das ist ein sehr schönes Kompliment, lieber Richard. Dann habe ich einen Fax bekommen, was mich sehr irritiert, und ich hoffe, dass ihr mir vielleicht ein bisschen helfen könnt, was da vorgefallen ist. Ich bin ganz ratlos. Also Sabrina aus dem Siegerland schreibt: Hallo Domian, ich verfolge jede Nacht deine Sendung und bin ein großer Fan. Allerdings hast du dich in einer deiner letzten Sendungen sehr negativ über Verkäuferinnen geäußert. Das fand ich persönlich nicht so gut, da du ja bestimmt auch einkaufen gehst und dort auch Verkäuferinnen triffst. Allerdings gehe ich einkaufen, liebe Sabrina. Also ich habe darüber gegrübelt und meine Kollegen auch. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, wir können uns überhaupt nicht erinnern, dass ich irgendetwas Negatives über Verkäuferinnen gesagt haben sollte. Warum auch? Also hundertprozentig habe ich es nicht gesagt, und hundertprozentig habe ich das nicht so gemeint, wenn vielleicht irgendwie eine Formulierung falsch verstanden worden ist. Also ein toller Berufsstand, ein wichtiger Berufsstand, muss ich gar nicht alles sagen. Ich habe mich nicht negativ geäußert. Es muss ein großes Missverständnis sein. Also, ich hoffe, das haben wir wieder eingerenkt. Uta, 35 Jahre alt, guten Morgen. Ja, morgen, Domian. Morgen, Uta. Was ist los? Also, erstmal hast du dich wirklich nicht negativ irgendwie über Verkäuferin geäußert. Siehst du die? Hörst du? Kann ich dir bestätigen. Du bist auch regelmäßige Zuschauerin. Ich gucke, seitdem es die Sendung gibt, gucke ich, und du hast das nie gemacht. Das ist schön von dir zu hören. Da muss es ein Missverständnis sein, dann hat sie vielleicht irgendwas falsch verstanden, die Sabrina. Denke ich auch mal. Ja. Ne? Schön, da bin ich schon mal beruhigt. Ich dachte schon, Mensch, was hast du denn da geredet? Vielleicht Nein, irgendwie... du hast nichts gesagt, gar nichts. Du hast überhaupt gar nicht irgendwie negativ darüber geredet. Prima, bin ich beruhigt. Jetzt zu dir. Gut, ja, zu mir. Also bei mir ist Folgendes. Ich bin 10 Jahre verheiratet und habe jetzt festgestellt, dass ich lesbisch bin. Wie hast du das festgestellt? Weil ich habe eine Freundin, mit der bin ich 9 Jahre jetzt, also ist meine allerbeste Freundin. Mhm. Und die Männer sind auch allerbestens befreundet. Also so richtig kann man schon sagen, eine Familie. Aber die sind jetzt nicht schwul geworden. Die sind nicht schwul, nein. Die wissen aber auch nichts von uns. Die wissen aber nichts von unserem Verhältnis. Ja. Wir sind vor 8 Monaten nach Spanien geflogen und da haben wir das also gemerkt und auch ausgelebt. Ihr beiden Mädels. Wir beiden Mädels, ja. Nun stelle ich mir das sehr schwer vor, wenn man so als Ehepartner miteinander befreundet ist, zwei Ehepaare, so seit 9 Jahren, da muss man doch so eine große Hemmschwelle überwinden oder ein Tabu durchbrechen, es dann auch zu tun. Wie kam das bei euch beiden Frauen? Ja, in Spanien, wir sind tanzen gegangen und dann hatten wir natürlich ein Doppelzimmer, weil es ist ja günstiger. Mhm. Ja, und dann ist das einfach so passiert. Ihr wart ohne die Männer unterwegs? Ohne die Männer. Ohne die Männer. Beiden alleine, ohne Kinder, ohne Männer. Ja, und dann ist das passiert und das war also ganz klasse. Da lagt ihr beiden schön im Doppelbett in Spanien. Genau. Und wart ein bisschen angeschickert, ne? Richtig. Und dann ist es passiert. Ist es passiert, einer hat den ersten Schritt getan? Nee, beide eigentlich. Das kam also... Und das ist dann zu richtigem Sex, knallhartem Sex. Knallhart, ja. Erotisch. Knallhart nicht, sondern ganz schön. Aber Sex. Richtig zärtlichen Sex gekommen. Ja. So, wie lange läuft jetzt das? Euer? Ja, seit 8 Monaten. Seit 8 Monaten schon, seit diesem... Und unsere Kinder wissen das, also unsere Töchter, ne? Die wissen das. Aber die Männer wissen es nicht. Die wissen das nicht und wir wissen nicht, wie wir denen das erzählen sollen. Die Kinder von deiner Freundin und von dir? Nee, ich habe eine Tochter und meine Freundin hat eine Tochter. Wie alt sind die Kinder? Also meine Tochter ist 13 und die Tochter von meiner Freundin, die ist 17. Wie kam es denn, dass ihr den Mädels das erzählt habt? Da gehört ja nur auch einiges. Ja, die haben das, ich denke, wir Frauen, wir haben einfach so, man merkt das irgendwie, ne? Mhm. Und die haben uns einfach mal drauf angesprochen und dann haben wir es auch gleich zugegeben. Ach, die haben euch drauf angesprochen? Mhm. Das ist ja auch erstaunlich. Ja. Ja. Und wir wissen jetzt nicht, wie wir das machen sollen, weil... Da bricht ja für die Männer eine Welt zusammen, wenn wir denen das jetzt sagen, weil wir spielen ja natürlich nach außen noch immer heile Welt, ne? Wie fand deine Tochter das denn überhaupt? Die findet das gut. Die findet es gut? Die findet das gut. Die sagt, Mama, wenn du glücklich bist, dann ist das in Ordnung. Auch das ist wiederum erstaunlich, finde ich, ne? Dass die Tochter dann auch nicht erst im ersten Moment irgendwie schon ein bisschen schockiert war, oder? Ja, nee, war sie überhaupt nicht. Ich denke, die haben das wohl irgendwie schon gemerkt, weil wir uns so toll verstehen. Das ist also von Anfang an so eine Seelenverwandtschaft, so, ne? Wie oft habt ihr Frauen denn miteinander jetzt Sex, so im Durchschnitt? Ja, wenn die Männer arbeiten sind, dann treffen wir uns. Ja. Und ja, so 2-3 Mal die Woche. Doch, so viel. Mal, so ja. Viel. Ja, ist ja auch Neuner für uns, ne? Ja, da gibt es viel zu erkunden. Genau. Für dich das erste Mal lesbischen Sex und für deine Freundin auch? Ja. Ja, also absolutes Neuland. Ganz neu. Im hohen Alter von 35 Jahren. Auch so hoch, ja, und ich bin ja älter wie ich. Ich bin viel älter. Ich bin ein alter Sack gegen dich. Ja, genau. Wie ist denn das Verhältnis, auch das sexuelle Verhältnis zwischen dir und deinem Mann zurzeit oder in den letzten Jahren? Ja, Monaten? Das läuft natürlich nicht mehr so. Mhm. Was heißt nicht mehr, so ein bisschen noch? Ja, so ein bisschen, damit das nicht auffällt, ne? Müssen wir das ja noch ein bisschen alles vertuschen, weil wir wissen noch nicht, wie wir das machen. Ob wir jetzt in das Haus von meiner Freundin ziehen oder in das Haus von uns. Mhm. Also das muss ja auch alles irgendwie geklärt werden. So weit seid ihr schon doch in den Gedanken. Also wir denken, dass wir jetzt also einen Schlussstrich ziehen und dann wirklich so leben, wie wir das möchten, ohne dieses, ohne Männer dann, ne? Du liebst deinen Mann nicht mehr. Doch, auch schon noch, aber auf einer anderen Basis wie früher. Also eher vielleicht, wie man einen Freund liebt? Ja, genau, so kann man das. Ist das bei deiner Freundin ähnlich? Ja, ich denke schon. Aber die ist auch hier und meine Tochter ist auch hier, wenn du die mal sprechen. Ach, die sind alle da? Die sind hier, also meine Tochter und meine Freundin. Ja, wunderbar. Dann gib mir erstmal die Tochter, die heißt? Ja. Die heißt? Ja. Die ist 13. Nee, wie heißt sie? Michaela. Michael, gib mir mal die Michaela. Michaela, komm mal. Kleinen Moment hier, ja. Ein bisschen Schiss. Michaela, komm doch mal. Komm doch mal, Michaela. Ist doch alles halb so schlimm. Oh, die sind jetzt wirklich... Kleinen Moment, ich geh mal eben hinterher. Wenn sie nicht will, dann lass sie. Dann gib mir deine Freundin. Ja. Die Freundin heißt wie? Karina. Karina. Karina. Dann gib mir mal die Karina. Die sind jetzt beide, die haben jetzt Schiss. Die haben Schiss. Okay. Die sind blöd. Okay. Nein, kann ich auch verstehen. Das ist vielleicht auch ein Überfall gewesen. Das war ja nicht so abgesprochen, wahrscheinlich mit der Regie. Nee, das habe ich nicht abgesprochen, nein. Aber ich finde das doof. Ach, ist doch egal, kann man doch verstehen. Pass auf, Uta, denn es sind ja eigentlich sind ja die Würfel gefallen. Wenn ihr beide sagt, dass es für euch eine neue Liebeserfahrung ist, die ihr beide habt, deine Freundin und du, du deinen Mann eigentlich nicht mehr liebst, aber nicht mehr als Partner liebst, sogar die Töchter sind quasi auf eurer Seite, dann ist es ja eigentlich höchste Eisenbahn, dass ihr euren Männern das sagt. Auch wenn für die erstmal die Welt zusammenbricht, aber so ist es dann nun mal. Ja. Kleinen Moment, da ist sie jetzt gerade. Moment, ich geb sie dir mal eben. Hallo? Mit wem spreche ich denn jetzt? Mit der Tochter Michaela. Mit der Michaela. Das finde ich aber sehr toll und sehr mutig, dass du doch noch ans Telefon kommst, Michaela. Ja. Ich habe gerade zu deiner Mama gesagt, dass ich ganz erstaunt war, dass du das so cool hingenommen hast, dass die Mama lesbisch ist. Wie kommt das? Ja, weißt du, weil also ihre Freundin halt, mit der verstehe ich mich halt auch so gut. Ja, also war für dich überhaupt gar nicht ein Schock oder irgend sowas? Nö, eigentlich nicht. Könntest du dir denn vorstellen, dass ihr dann in einer Familie wohnt, also die Freundin von deiner Mama, deine Mama und du und vielleicht das andere Mädel zusammen? Ja, aber mit der Tochter verstehe ich mich auch sehr gut. Auch? Also nicht befreundet. Ah ja. Ja, schon länger. Und tut dir der Papa denn vielleicht nicht doch ein bisschen leid, dass jetzt die ganze Ehe zusammenbricht und die Familie? Nee, mit dem verstehe ich mich nicht so gut. Ach so, also kommt dir das eigentlich alles sogar ganz, ganz zu Pass? Ja. Ja. Ist ja wunderbar. Dann gibst du mir nochmal deine Mama, Michaela? Ja. Ja, okay. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Also, Uta. Ja, hallo? Dann hat das ja nochmal geklappt mit der Michaela. Ja, also, ich war gerade auf Toilette. Ja. Mhm. Also, über kurz oder lang oder möglichst schnell solltet ihr den Männern rein Wein einschenken. Ja, aber wie sollen wir das machen? Indem du das ihnen genauso sagst und erklärst, wie du es mir auch hier gerade erklärt hast, innerhalb von ein paar Minuten nur. Ja. Einfach so knallhart. Tja. Geht natürlich 10 Jahre Ehe dran kaputt, ne? Das ist ja aber, ganz schwierig. Aber eigentlich ist die Ehe ja schon kaputt. Ja, das stimmt auch wieder. Ne, die ist schon kaputt, es muss nur noch jetzt ausgesprochen werden und auf den Tisch gelegt werden. Ja, denn ja. Ich wurde gerade auch noch ein bisschen hellhörig, als du sagtest, ja, ich schlafe mit meinem Mann noch so, um den Schein zu wahren. Das heißt, du spielst ja Theater bei ihm im Bett, ne? Ja, natürlich. Und denkst wahrscheinlich, wenn du mit ihm schläfst, an deine Freundin, oder? Ja, klar, nur. Ja. Also ist der Fall völlig klar. Mhm. Ihr müsst euch trennen und ihr müsst, es wird hoch. Ja, aber da sind ja auch so viele finanzielle Sachen dahinter, ja, ne? Aber das ist ja immer so, wenn man sich trennt, ne? Oder in den meisten Fällen ist das so. Was meinst du denn, wie dein Mann darauf reagiert? Der wird ausrasten, der wird sich bestimmt mit dem Mann von meiner Freundin zusammen tun und dann wird der, ich weiß nicht, was die beiden machen. Ich denke, die werden uns einsperren und sagen, wir sind nicht ganz normal und dass wir uns, was weiß ich, erstmal 1-2 Monate nicht sehen oder irgendwie, das werden die bestimmt versuchen. Nun, aber wichtig ist, dass du dich jetzt mit deiner Freundin einig, dass ihr beiden euch einig seid und dass ihr gemeinschaftlich vielleicht auch dann die Männer informiert, dass da, also dass ihr abspricht, heute Abend machen was, jeder für sich in der Familie. Bloß bei uns ist, kommt dann auch noch dazu, also unsere Männer, die sind auch immer so, also Schwulenwitze und Lesben und das ist für sie also das Letzte und dann hört man immer nur, also früher wurden sie vergast so ungefähr, ne? Und da haben die überhaupt gar keinen... Egal wie es auch ist, da müsst ihr jetzt durch. Das ist jetzt euer Leben und dein Glück und euer Glück und auch wenn das jetzt eine harte Phase ist, ihr müsst es ganz einfach machen. Also findest du das ganz in Ordnung, wenn wir es jetzt wirklich durchziehen? Absolut. So wie du den Fall jetzt geschildert hast, finde ich das völlig in Ordnung und ganz richtig so. Und gratuliere jetzt auch zu der neuen Liebe. Ist doch wunderbar. Ja. Liebe Uta, du grüßt die Carina von mir. Ja, mach ich. Und ich wünsche für dieses neue Leben alles Gute und viel Power jetzt für die nächste Zeit. Das wirst du brauchen. Mach ich. Alles Gute. Okay, tschüss. Tschüss. Wir hatten ja vorgestern das Thema Testamente. Und da schreibt mir Britt Miller. Schöner Name, ne? Die schreibt, hallo Domian, ich schaue deine Sendung nun auch schon seit einigen Jahren und wollte etwas zu deinem Thema Testamente beitragen. Ich bin ziemlich gut versorgt. Obwohl ich erst 27 Jahre alt bin, habe ich bereits ein prall gefülltes Konto. Ich habe Häuser in Malibu, Rimini und Rio de Janeiro. Ich könnte alle Kerle haben, aber ich bin nicht glücklich. Der Grund, warum ich so reich bin, ist, dass ich mit 14 geerbt habe. Damals starben meine Eltern, die eine große Firma in Amerika besaßen, bei einem Autounfall. Von da an war ich zwar eine Waise, aber ich wurde von meinen Bediensteten so gut es ging versorgt. Allerdings muss ich nun nach 13 Jahren Glamour-Leben sagen, Geld allein macht nicht glücklich. Auch ich musste viel durchmachen, um das zu erfahren. Darum ein Appell an all deine Zuschauer, let money never rules. Also lass das Geld niemals in den Vordergrund treten, lass das Geld nicht regieren. Das darf nicht das Wichtigste sein. Deine Britt Miller. Vielen Dank für den Beitrag zum Thema Testamente. Jetzt habe ich den Helmut hier. Helmut ist 50 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Helmut. Ich grüße dich. Ja, ich dich auch. Was ist dein Thema? Ja, ich habe also nochmal ein Thema auch von deiner vorgestern Sendung mit dem Testament. Auch zum Testament, ja. Mhm. Ja, da finde ich, das sollten also die Zuhörer auch mal hören, dass man auch negative Erfahrungen machen kann und das daraus lernen können. Das ist auch ein Tipp. Dann erzähl mal deine Geschichte, was du erlebt hast. Ich wollte also ein Kind adoptieren und habe auch zwei Töchter, die sind schon älter. Wie alt sind deine Töchter? Meine Töchter sind 21 und 32. Und warum wolltest du noch ein Kind adoptieren? Weil ich seit 8 Jahren in Partnerschaft bin und wollte das Kind von meiner Frau adoptieren. Von deiner Frau adoptieren? Mit der ich zusammenlebe oder jetzt verheiratet bin. Also das ist das Kind deiner Frau? Richtig. Also. Und wir wollten einen Namen haben und dann haben wir gesagt, okay, wir verstanden uns alle gut, das machen wir jetzt und dann haben wir es versucht. Wie alt war das Kind damals? 17. 17 schon auch. Und jetzt wird in Deutschland die Benachrichtigung der anderen Kinder vorgenommen. Das heißt also, wenn ich ein Kind adoptiere, werden meine anderen Kinder benachrichtigt und die dürfen dann einen Widerspruch einlegen. Diese anderen Kinder sind aus der ersten Ehe, ne? Richtig, um das nochmal klarzustellen. Ja. Ganz genau. Und dann habe ich also meine Eingabe gemacht, die Kinder wurden benachrichtigt und ein Kind hat Widerspruch eingelegt gegen diese Adoption mit der Begründung, dass ihr Erbe geschmälert wird. Das heißt also, dass nicht genug abspringt, ein Kind kommt dazu. Bist du denn sehr wohlhabend? Ja, es ist schon genug Vermögen da. Es ist genug da. Also nur mal so, um auch mir das begreiflich zu machen. Ein Vermögen, das man so in an die Millionengrenze sich vorstellen kann? Nein, nicht Millionen. Bürgerliches Vermögen. Also, das heißt also, was man in seinem Leben erarbeitet hat, was man gespart hat. Und diese Dinge. Also mehrere hunderttausend Mark sind schon, kann man sagen. Ja. Und da hat also die jüngste Tochter, die studiert, die hat also Widerspruch eingelegt, direkt beim Vormundschaftsgericht mit der Begründung, ihr Erbe würde geschmälert werden. Wenn dieses andere Kind adoptiert würde von Ganz euch. Ganz genau, ja. Und die Richterin hat das also so akzeptiert, die hat also die Adoption nicht befürwortet, solange die finanziellen Sachen geregelt sind. Aha. Ja. Das heißt also, du kannst nicht einfach dann ein Kind adoptieren, es werden die anderen Kinder gefragt und so weiter und so weiter. Das ist ja auch verrückt. Das ist mir jetzt auch ganz neu. Ich dachte, dass man das ganz frei entscheiden kann, als erwachsener Mensch, wen man adoptiert, egal wie viele eigene Kinder man hat. Nein, leider nicht. Offensichtlich nicht, nein. Leider nicht. Ich habe also 1 Jahr gekämpft dagegen und bin also nicht durchgekommen. Ja. Dann habe ich über Schliche und Tricke gehört, dass man ein Testament machen kann und diese Kinder enterben kann und alles dem Kind, was man adoptiert, vermacht. Ja. Und das habe ich getan. Ich bin zum Rechtsanwalt gegangen. Erst bin ich zum Notar gegangen, habe einen Notarvertrag aufgesetzt, das heißt also ein Testament, habe diesem Jungen das ganze Vermögen vermacht, bin danach zu einem Rechtsanwalt gegangen, habe dieses Testament vorgelegt und habe dieses dann über einen Rechtsanwalt zum Vormundschaftsgericht, die das entscheiden, schicken lassen. Das heißt, danach konntest du das Kind adoptieren? Innerhalb von 24 Stunden habe ich die Genehmigung gehabt. Nachdem du offiziell deine eigenen Kinder enterbt hast, das war die Voraussetzung wiederum, dass deine Kinder auch keinen Einspruch erheben konnten. Richtig. Und dann konntest du den Jungen adoptieren, den 17-Jährigen. Richtig, ja. Das ist ja wirklich eine seltsame Rechtslage. Ja. Muss ich wirklich sagen. Die Richterin hat also so ein Tara gemacht, das hat sich um Monate hingezogen, dann hat man mich wieder hingestellt und hat gesagt, ob ich mich finanziell mit ihr nicht einigen möchte. Ja. Und ich war der Meinung, dass das so ist, dass das dann geteilt wird, wenn was passiert, dass jeder dann was hat. Wie lange liegt diese Transaktion, diese ganze Aktion denn jetzt zurück schon? das ist genau Ende 2000. Ach so, also auch relativ frisch. Wie ist denn dein Verhältnis jetzt zu deinen eigenen Kindern? Ist das völlig zerrüttet seitdem? Ja, zu der jüngsten Tochter ja. Zu der älteren nicht so? Nein. War denn das Verhältnis zu der jüngsten Tochter vorher auch nicht so rosig? Es geht. Da ging es nur um Finanzielle. Mhm. Das heißt also, die hat nur geschaut, dass sie dann parat kommt, dass sie... dass das mit dem Studium läuft und so weiter. Sie studiert, die will Rechtsanwältin werden und hat dann schon Rechtsanwaltsbriefe mir zukommen lassen von sich selbst und so weiter und so weiter. Und dann blieb mir also zu allerletzt nichts anderes übrig, wie selbst nachher nach 8 Monaten kämpfen mit dem Vormundschaftsgericht, dass irgendwas da gemacht wird. Das Gericht hat sich also auf nichts eingelassen. Also, die haben gesagt, wir entscheiden keine Adoption und unterschreiben nicht, solange das Finanzielle mit dem Erbe geregelt ist. Wieso hast du eigentlich unbedingt diesen 17-jährigen Jungen adoptieren wollen? Warum? Weil wir uns von vornherein wie Vater und Sohn verstanden haben. Das heißt also, wenn ich 8 Jahre zurückdenke, war er ein Kind und also aufgrund war einer ganz, 11, 12 Jahre alt. Einer ganz engen emotionalen Bindung. Richtig. Ne, so kann man sagen. Die Töchter wissen aber ganz klar von dieser Enterbung. Das ist die haben das automatisch vom Rechtsanwalt, haben die dann die Kopien vom Vormundschaftsgericht, haben die dann zugeschickt. Also, das ist wirklich ein sehr interessanter Anruf gewesen und schön, dass du noch auf den Sender gekommen bist und durchgekommen bist auch. Weil das ist, vielleicht ist es ist ein spezieller Fall, aber vielleicht gibt es doch den einen oder anderen, der in ähnlicher Lage jetzt ist. Ja, die nicht wissen, wie das machen kann, weil ich habe es auch nicht gewusst. Ja. Und insofern danke ich dir sehr, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast. Wir haben also alles Mögliche probiert, da ging also vom Beruf oder vom Finanziellen her, war alles in Ordnung. Das Jugendamt kommt ja auch dann bei so einem Jungen dann gucken. Mhm. Dann wird er gefragt, weil wir haben ja nicht nur eine Namensänderung gemacht, weil sein ganzes Vorleben existiert ja nicht mehr. Also ich glaube, er hat meine Geburtsurkunde, das heißt also, sein Geburtsnamen existiert nirgendwo mehr. Also ich glaube, Helmut, dass der Fall klar ist. Und nochmal danke, dass du es erzählt hast. Ja, ich habe gefunden, es sollten auch die anderen mal, die wirklich in so einer Situation sind, wie sie wissen, dass man das überhaupt machen kann. Du grüßt mir herzlich deine Familie. Mache ich. Und ich sage alles Gute. Deine Sendung ist super. Dankeschön. Und nett würde ich finden, wenn du mir eine Autogrammkarte schicken würdest. Mach mal, rufen wir dich gleich nochmal an wegen der Adresse, okay? Hey, super. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Wenn ihr auch eine Autogrammkarte haben wollt, dann ruft bitte am Tag diese Nummer hier an, 0800 5678 111, dann bekommt ihr die zugeschickt an Angela oder Angela, 62 Jahre, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Jürgen. Wie sagt man es, Angela oder Angela? Ja, das ist dir überlassen. Viele sagen Angela. Ich glaube... wer Angela sagt, das sind immer meine engsten Bekannten. Dann sage ich auch Angela. Okay. Ja, gut. Okay. Ja, Thema Testamente. Auch Testamente. Ich habe vor 2 Monaten an einem Papiercontainer hier in Essen zwischen 8 großen Kisten Büchern Testamente gefunden, 2 Testamente und alle jede Menge Papiere von einer Familie. Einfach so per Zufall. Ja, durch Zufall. Die haben vor dem Container gestanden und die Leute kramten zwischen den Büchern. Mhm. Und ich, da ich ein Bücherfreund bin, habe ich gesagt, du schmeißt doch die Bücher nicht so dahin. Mhm. Ich sag, da ist doch bestimmt noch jemand, der die mitnimmt, ne? Mhm. Und man hätte die Bücher ja auch zur Kirche geben können und die verkaufen ja auch sowas schon mal am Basar, ne? Was stand denn jetzt in diesen Testamenten drin? Ja, das sind, pass auf. Und dann ist ja das Dolste noch. Diese Familie kenne ich. Nein. Ich habe vor 40 Jahren in Gelsenkirchen gearbeitet. Mhm. Und dann habe ich mir das mal alles so ein bisschen angeguckt. Also die Testamente, also dieser alte Mann ist 1800 und ein paar Kleine geboren. Mhm. Und er hat dieses Testament noch handschriftlich gemacht. Mhm. Dann weißt du ja, was das für eine Handschrift ist. Mhm. Ne? Sütterlin, ne? Mhm. Dass du es überhaupt lesen konntest. Ja, ich habe das alles so ein bisschen zusammenstudiert. Ja, ne? Ja. Und da gab es sehr viel zu vererben, eine Firma, Grundstücke, mehrere Häuser. Aber das liegt dann ja alles schon sehr lange zurück. Ja, ne? Über 100 Jahre, ne? Ja, pass auf, dieses Testament ist 1964 in Kraft getreten an die beiden Söhne und an die Tochter. Ach so, weil du gerade sagst, der Mann ist Anfang 1800 erst gestorben, geboren. Nee, da ist er geboren, 1881. Ich habe ich weiß jetzt über die ganze Familie Bescheid. Wie ist es denn nun erklärbar, dass dieses Testament da quasi im Müll lag? Ja, pass auf. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht einer einfach so da entsorgt haben. Mhm, dann habe ich angerufen, da ich noch weiß, eine Tochter lebt da noch von. Und habe sie gefragt, ich habe die Sachen gefunden. Ach, das ist ja ein dicker Hund, sagt sie zu mir. Ich rufe dann nochmal an und gebe ihnen dann meine Adresse. Und dann können sie mir die Sachen ja mal zuschicken. Mhm. Aber die hat sich nie wieder gemeldet. Das ist ja sehr sonderbar. Und da sind Sachen bei, damals musste man doch entnazifiziert werden, wenn man eine Firma überhaupt führen wollte. Mhm. Ne? Und so Sachen sind da. Also das Testament trat 1964 in Kraft, sagst du? Ja, 1964 ist das in Kraft getreten. Ja. Da sind Stempel drauf, also vom Amtsgericht. Ich weiß ja gar nicht, das ist eine gute Frage. Was geschieht eigentlich mit Testamenten, die geöffnet wurden und nachdem auch dann das alles erledigt wurde, was in dem Testament steht, was macht man dann mit diesem Dokument? Kann man das wegschmeißen oder muss man das auch noch wieder irgendwo hinterlegen oder muss man das aufbewahren noch für gewisse Jahre? Ja. Du weißt also gar nicht. Du weißt auch gar nicht, ob das, was da drin steht, ob das alles auch dann so gemacht worden ist. Weißt du nicht? Ne? Ich glaube ja. Ah ja. Ich weiß, dass der Sohn Walter die Firma bekommen hat. Ach so, also es geht um sehr viel Kohle. Oh, ne? sehr viel. Mehrere Häuser, mehrere Grundstücke mit Anbauten und Höfe und also richtig alles Mögliche. In die Millionen geht das, ne? Ja, eine ganze Menge. So, das liegt jetzt bei dir noch zu Hause und die haben sich gar nicht mehr gemeldet. Nein, die haben sich gar nicht mehr gemeldet. Das ist ja sonderbar. Ja, das kann ich nicht verstehen, ne? Lass es mal noch liegen, vielleicht meldet sich ja doch noch jemand. Vielleicht nach dieser Sendung heute Abend. Ja. Ja, ich wollte das doch nicht so da jetzt zerreißen und da einwerfen. Nee, lass es mal liegen. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht meldet sich ja doch nochmal jemand. Ich habe gedacht, die sind unter den Büchern gekommen, das hat keiner gesehen. Und einer von diesen Söhnen, der ist sogar Pfarrer in Jerusalem. Das ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. Aber nett, dass du es aufbewahrt hast und auch vor allen Dingen nett, dass du dich an diese Familie gewandt hast, finde ich. Ja, also ich kann doch nicht einfach das Leben meiner Großeltern und meiner Eltern einfach an so einen Container entsorgen. Da kann ich nicht verstehen. Sehe ich genauso. Also das war nochmal so eine Anekdote zum Thema Testamente. Ja. Von Angela aus dem Ruhrgebiet. Ja, aus Essen. Aus Essen, alles Gute. Ich wünsche dir was. Dankeschön, ne? Tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr und 30 Sekunden, kleine Pause. Nur 33, 10 Sekunden Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht und das heißt, dass ihr euch bei mir melden könnt, wenn ihr gar nicht mehr reden wollt. Ganz egal über was. 0800 5678 111. Kostenfreie Telefonnummer. 0800 5678 111. Kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Fax von Andreas, 28 Jahre, von der Insel Norderney. Der schreibt: Hi Domian, was hältst du eigentlich von der Werbung Harald Schmidt und Verona Feldbusch für Karstadt? Ich habe die heute, aber wirklich heute zum allerersten Mal gesehen und da ich die beide sehr gerne mag, fand ich die Werbung auch gut, pfiffig, nett, also völlig okay. Grüße zur Insel Norderney. Oder wie grüßen wir die ganzen Nordseeinseln da oben? Schöne Inseln, bin ich sehr gerne, bin ich öfter. Conny, 42 Jahre alt. Morgen. Morgen. Hallo Conny. Hallo. Was ist dein Thema? Ich habe ein Hypophysenadenom. Das ist ein Gehirntumor. Mhm. Ich werde in ein paar Stunden gewahr, ob ich operiert werde oder nicht. werde ich nicht operiert. Das Ding hat keinen Platz mehr. Wie groß ist es? Weiß ich nicht. Es hat keinen Platz mehr zum Wachsen. Mhm. Das hat sich um die Anhangdrüse gewickelt. Mhm. Wenn es platzt, sterbe ich. Mhm. Werde ich operiert im November. Bin ich zu 90% behindert. Das hat entweder ich bin, kann nicht mehr laufen, nicht mehr sehen oder nicht mehr sprechen. Irgendwas werden die beschädigen. Das haben die dir schon so gesagt? Ja. Und es gibt keine andere Möglichkeit der Bestrahlung oder irgendwas? Ja, das gibt ein neues Verfahren, aber das ist für meinen Tumor, an meinen Tumor leider nicht möglich. Mhm. Wie lange leidest du schon daran? Fünf Jahre schon. Wie hast du das damals bemerkt? Ich war mit meinem Mann in Südtirol auf der Marmolada, das ist ein Berg von 4000 Metern. Mhm. Wie wir runterkamen, sind wir durch eine Schlucht gefahren und da habe ich wie so ein abgestochenes Schwein, geschrien. Mein Mann wollte mich nach Bozen ins Krankenhaus bringen. Es war einen Tag vor Silvester. Also geschrien vor Kopfschmerzen? Ja, ich habe gedacht, man reißt mir im Kopf alles aus. Ich habe dann eine Tablette genommen, dann ging es auch. Ich musste nicht ins Krankenhaus. Dann bin ich zweimal zu Hause zusammengebrochen. Und einmal, Gott sei Dank, in einem Geschäft. Und die haben mich direkt ins Krankenhaus gebracht. Hat man das denn relativ schnell dann diagnostiziert als einen Tumor oder hat man im Nebel gestochert und wusste gar nicht, was es ist? Ich glaube, das war eine Woche, haben sie gesucht. Mhm. Dann bin ich in so eine große Röhre gekommen, ins Kernspin. Mhm. Und da hat man das festgestellt. Dann musste ich zum Augenarzt, weil ich mit dem rechten Auge nicht mehr sehen konnte. Mhm. Und die Hypophyse ist hinter dem rechten Auge. Mhm. Nun war das alles vor 5 Jahren. Ja. Dann hast du ja eigentlich die Hölle hinter dir, die letzten 5 Jahre. Ja. Von Krankenhaus zu Krankenhaus, von Behandlung zu Behandlung. Die letzten 3 Jahre bin ich gar nicht mehr gegangen. Ich habe nur fein die Kernspinnen gemacht, alle halbe Jahre. Mhm. Und dann hat man gesagt, ach, ist nicht gewachsen. Wäre denn damals eine Operation weniger risikoreich gewesen als heute? Nein, es war nur 1 Zentimeter ist der gewesen und jetzt hat man am Freitag, weil ich Haarausfall bekommen habe, 19 Kilo abgenommen, hat man mich nochmal in die Röhre gesteckt und man hat hinten im kleinen Hirn auch was entdeckt. Also eine neue Verwachsung. Ja. Ja. Und du sagst, dass du in ein paar Stunden, also heute Nachmittag erfahren wirst, ob du überhaupt operiert werden kannst noch. Ja. Und ich bin ganz alleine. Du hast keinen, du bist nicht mehr verheiratet? Mein Mann, der ist mit meiner besten Freundin, wo ich von dem Kind die Nabelschnur durchgetrennt habe. Ich war im Krankenhaus im März und Juni und sie hat die Griffel nach meinem Mann ausgefahren. In diesem Jahr? Kurz, also, jetzt. Ist noch gar nicht lange her? Nein. Von deiner besten Freundin? Ja. Sie hat gesagt, schneid die Nabelschnur durch von der Kimberly, wir sind wie Geschwister. Von ihrem Kind damals? Ja. Das wird jetzt am Sonntag wird das ein Jahr, das Kind. Ich habe 2 kleine Stiefkinder, die sagen Mama zu mir. Am 1.4. hat das Kind Nadine mit 700 Zucker ins Krankenhaus gebracht. Ich habe alles gemacht und kriege einen Tritt im Arsch. Und jetzt, wo ich jemanden brauche, da wird dann gesagt, vielleicht hast du ja gar nichts. Vielleicht ist das ja gar nichts. Vielleicht bildest du dir das ein. Das hat dein Mann zu dir gesagt? Nee, die Freundin hat gesagt. Aber wie kann man denn sowas sagen, wenn die 5 Jahre deine Krankheitsgeschichte verfolgt haben? Und den Kernspinnen, das sind ja alles Fakten. Das ist klar. Du sagst, du hast 2 Stiefkinder. Sind das die Kinder deines Mannes? Ja. Und die ziehst du? Die kenne ich von Baby an. Und wie alt sind die jetzt? Der Stefan ist 8 Jahre und die Nadine wird jetzt im November 5 und die sagen Mama zu mir. Und die leben bei dir? Nein, die leben bei der richtigen Mutter. Ach so. Die kommen alle 2 Wochen. Und dein Mann ist jetzt schon weg bei deiner besten Freundin? Ja, ich habe den vor 2 Wochen Erst war er mal für 3 Wochen weg, dann war er wieder da. Und dann habe ich gesagt, ich kann den ganzen Stress nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich ihn vor 2 Wochen rausgesetzt. Ich liebe meinen Mann abgöttisch, wirklich. Aber du bist jetzt eben ganz alleine. Ich bin ganz alleine. Meinst du, dass das für ihn, dass er mit der Krankheit nicht mehr umgehen konnte? Das ist auch. Nee, das ist es nicht. Du bist die Hauptschuld deiner Freundin? Ja. Aber der Mann macht's ja mit. Klar. Er hat da oben, ich habe gesagt, was fehlt hier denn hier? Mhm. Es fehlt gar nichts. Er sagt, ich bin eine super Mutter für seine Kinder. Ich bin. Das heißt, eure Ehe war in der letzten Zeit eigentlich in Ordnung? Ja. Mhm. Obwohl bis die Bianca kam und hat mir den Michael weggenommen. Mhm. Hast du denn jetzt überhaupt einen nahen Menschen, mit dem du ein bisschen in der schweren Stunde? Nein. Gar niemanden? Nein, meine Kinder dürfen noch nichts erfahren. Das heißt, morgen dieser Gang ins Krankenhaus, bin ich alleine. Wirst du ganz alleine gehen? Werde ich ganz alleine gehen, ja. Ich werde auch den weiteren Weg ganz alleine gehen. Gibt es denn, ich muss das jetzt nochmal fragen, zu der Diagnose, du hast es gerade so ganz klar gesagt, also entweder, dass ich mich operieren, wenn ich mich operieren lassen kann, und das bedeutet, dass ich in irgendeiner Weise eine Behinderung davon trage. Ja. Wenn ich mich nicht operieren lassen kann oder will, wird der Tumor in meinem Kopf irgendwann platzen. Ja. Das ist so. Ich habe eine Zeitbombe in meinem Kopf. Es gibt keine Hoffnung, dass er doch nochmal schrumpft oder dass man irgendwas. Nein. Bist du denn in all den Jahren irgendwie mit Strahlen behandelt worden oder mit Medikamenten? Nein, gar nicht. Das geht nicht. Nein. Hm. Ich habe ganz viele Medikamente gekriegt. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht getrunken. Hm. Und durch die ganzen Medikamente stehe ich vor einer Leberzirrhose, das ist es ja auch noch. Und ich werde mit dem ganzen, ich werde einfach nicht mehr fertig damit. Ich werde da nicht mehr fertig. Ja, ich habe am 1.7. 100 Tabletten gefressen. Insofern ist es aber auch sehr verständlich, wenn dich dann auch noch dein Mann verlässt in der schweren Stunde und du jetzt ganz alleine da stehst. Ja. Hast du auch permanent Kopfschmerzen eigentlich? Geht es ertragen. Mhm. Wie kam denn jetzt nochmal der Schritt, dich nochmal untersuchen zu lassen? Und ich habe Haarausfall bekommen. Ach, das mit dem Haar, hast du gerade erzählt, ja. Mhm. Und Schwindelanfälle und Abnehmen. Ich habe jetzt in den letzten 3 Monaten fast 19 Kilo abgenommen. Mhm. Ich meine, gut, man sagt, das steht mir gut, steht mir besser wie dick, aber es ist auch nicht aufzuhalten. Es ist nicht aufzuhalten, ich werde immer mehr abnehmen. Jetzt will ich dich was fragen. Mhm. Die Ärzte haben zu dir gesagt, sie werden mit einer Behinderung aus der Operation rausgehen. Zu 90%, ja. Ja, die Behinderung ist noch nicht ganz klar. Ja. Gibt es so Überlegungen bei dir, ich bin bereit, dieses Schicksal zu akzeptieren, vielleicht kann ich dann aus meinem Leben trotz Behinderung noch etwas machen? Oder bist du momentan ganz mutlos und denkst, es geht alles gar nicht mehr? Ich kann nicht mehr. Mhm. Ich kann nicht mehr. Ich meine, ich werde mir nichts antun. Dazu liebe ich meine Stiefkinder viel zu sehr. Mhm. Meine Kinder sind groß und die sagen, Mama, das, was du an uns falsch gemacht hast, mach das an den beiden Kleinen besser. Und wenn ich nicht da bin und mach das mit der Nadine alles, ich... Du sagst, die haben das zu 90% gesagt. Ja. So, dann haben wir immer noch 10%. Das ist sehr klein, aber es ist eine Hoffnung. Mhm. Ja? Und das andere ist, die Behinderung ist nicht klar. Das heißt, es kann vielleicht auch eine leichte Behinderung sein. Ich weiß, du wirst denken, der hat einfach zu reden. Der sitzt da gesund und hat nicht das Leid, was ich habe. Aber vielleicht muss man sich ja auch in den schwersten Stunden des Lebens irgendwie doch noch bemühen, das kleine Licht, was da ist, zumindest zu sehen und das ins Auge zu fassen. Weißt du, ich denke, du kennst wahrscheinlich meine Sendung hier. Ja, klar. Und ich habe hier schon so oft mit wirklich so schwer behinderten Menschen gesprochen und die für mich dann auch faszinierend mir rübergebracht haben, dass sie das Leben lieben und dass es auch ihr Leben so wertvoll noch ist und dass es schön ist zu leben. Ja. Vielleicht kannst du ja in diese Richtung ein wenig denken. Ja gut, aber wenn ich behindert bin, kann ich meiner Stieftochter nicht mehr helfen. Die ist zuckerkrank. Die sind noch nicht mal in der Lage, ein Zuckermessgerät zu organisieren. Ich mache alles. Ich mache wirklich alles. Ich gehe auf die Schulungen mit. Ich mache für das Kind mache ich alles. Das Kind. Und wenn ich behindert bin, was soll aus dem Mädchen werden? Aber ich glaube, dass man das vielleicht kannst du das ja auch trotz einer Behinderung, kannst du dieses Mädchen weiter betreuen und lieb haben. Wir reden ja jetzt nur von ganz vagen Möglichkeiten, was geschehen wird. Vielleicht gibt es dennoch eine Entwicklung, die dich noch so stabil macht, dass du auch dem Mädchen zur Seite stehen kannst. Vielleicht nicht so wie jetzt, aber vielleicht doch zu 50%, und das ist ja auch schon was. Wann werde ich die Kinder nie wiedersehen, denn die Frau, die Bianca, die ist da gibt es jetzt gar nichts zu sagen. Ich habe vorgestern mit ihr geredet, ich war bei denen. Sie will mir nicht nur den Mann wegnehmen, sondern auch diese Kinder. Und diese Kinder leiden, und das kriegt das nicht gebacken. Ich glaube, dass im Moment auch alles auf dich einstürzt. Und das ist zu viel. Ja, das ist ganz einfach zu viel. Ist aber auch vollkommen verständlich. Vollkommen verständlich. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin jetzt redest. Mit der Anna. Und in aller Ruhe, und ihr habt alle Zeit der Welt, jetzt miteinander zu sprechen. Vielleicht hat Anna auch noch eine Idee, wie man dir ein bisschen helfen kann in der nächsten Zeit, in den nächsten Wochen, in den nächsten Tagen, je nachdem, wie das morgen ausgeht. Und ich kann von meiner Seite aus nur sagen, dass ich dir wirklich von meinem tiefsten Herzensgrund wünsche, dass was jetzt passiert, dass das Licht, was noch da ist, ein bisschen größer wird, und dass es eine Entwicklung gibt in deinem Leben, mit dem du dich irgendwie arrangieren kannst, mit der du dich arrangieren kannst. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ja, danke. Von ganzem Herzen. Du hast ja auch eine Aufgabe. Du weißt, du hast ja dieses Kind, für das du leben möchtest. Ja, klar. Aber wie? Sie wird mir die Kinder auch noch wegnehmen. Und dann geht die Kleine zugrunde. Oder beide gehen daran zugrunde. Und der Michael, der sieht das auch nicht ein. Er sieht es einfach nicht ein. Conny, wir legen erstmal hier auf, in der Öffentlichkeit. Und die Anna, ich glaube, ich sehe es auch, weil sie ist frei, sie wird dich sofort anrufen. Ja. Und ich drücke dir von ganzem Herzen alle meine Daumen, die ich besitze, und alle meine Wünsche an dich. Ja, danke. Tschüss, Conny. Tschüss. Hier ist Ruth, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Gerrit. Guten Morgen, Ruth. Also als erstes mal möchte ich noch der Conny sagen, meine Schwiegermutter hatte das Gleiche und hatte noch 14 angenehme Jahre nach zwei Operationen. Mhm. Ja gut, im weitesten Sinne angenehm, also sie hat leichte Sprechstörungen nur gehabt. Mhm. Und erst die letzten zwei Jahre war es dann wirklich schlimm geworden. Also vielleicht hat sie doch noch einige schöne Jahre vor sich. Ja, das wollen wir sehr hoffen für sie. Ja. Was ist dein Thema? Ich rufe an, ich habe akute Angstzustände immer nachts, wenn ich alleine bin. Wenn du alleine bist? Immer, wenn ich alleine bin. Mhm. Und heute ist mal wieder soweit, mein Mann ist auf Seminar. Mhm. Und das zeigt sich insofern, ich mache alle Rollladen runter, sperre die Tür mehrfach ab und gehe erst ins Bett, wenn ich wirklich hundemüde bin. Mhm. Und wenn ich dann im Bett liege, dann meine ich, im Gang draußen Schritte zu hören. Wohnst du in einer Wohnung oder in einem Haus? In einer Wohnung. In einer Wohnung. Und dann kriege ich Angst, ja. Mhm. Und dann... Und das hast du immer nur, wenn du alleine bist? Immer nur, wenn ich alleine bin, ja. Du hast keine, ihr habt keine Kinder? Doch. Doch? Mein Sohn ist 7 Monate, aber der kann in dem Fall... Der kann dir nicht so helfen, wenn da... wenn da jemand kommt. Aber dennoch ist es ja vielleicht noch ein bisschen was anderes, wenn da noch ein Mensch, auch ein kleiner Mensch in der Wohnung ist, dass man ganz alleine findet. Ja, nee, das ist eher sogar noch ein größeres Problem, weil früher, wenn ich das hatte, wo er noch nicht da war, habe ich einfach die Schlafzimmertür abgeschlossen. Da fühle ich mich nochmal sicherer. Ach so. Ja, jetzt kann ich das ja nicht mehr, weil wenn wirklich jemand da wäre, müsste ich ja ihm helfen, ne? Ja. Und das ist... Und er ist im Kinderzimmer und nicht bei euch im Schlafzimmer. Genau. Wie oft kommt das vor? Na gut, also jetzt in letzter Zeit hat mein Mann häufiger Seminare, also jetzt ist es auch schlimmer geworden. Also richtig schlimm ist geworden, seit meine Oma gestorben ist. Und die Nacht, bevor sie gestorben ist, habe ich geträumt, dass ich träume. Ja. Und in diesem Traumtraum stand sie vor meinem Bett und sagte, ich kann nicht sterben, wenn du mich nicht loslässt. Ja. Und ich habe dann zu ihr gesagt, weil ich habe sie 2 Tage vorher noch besucht, ich habe dir doch schon am Bett gesagt, geh. Weil sie war wirklich sehr krank. Mhm. Und dann war das weg und dann bin ich in dem Traumtraum aufgewacht und wollte auf die Uhr gucken und war wie gelähmt im Bett gelegen. Als ich dann endlich geschafft habe, auf die Uhr zu gucken, ging keine Uhr mehr. Und dann bin ich da aufgestanden und habe versucht, Licht anzumachen. Das ging nicht mehr, gar nichts ging. Mhm. Und dann habe ich richtig Panik gekriegt. Aber es war alles noch im Traum. Mhm. Und als ich dann wirklich, habe ich noch doch eine Uhr gefunden und da war 2:11 Uhr. Mhm. Und dann bin ich wirklich aufgewacht und dann hatte ich Angst, dass jetzt wirklich 2:11 Uhr ist, dass ich das gar nicht geträumt hatte. Mhm. Ja. Ich verstehe, das war so der Auslöser, dieser Traum, richtig, Traum. Genau. Wie viele Jahre liegt das zurück? Gar nicht lange, am 13. August ist sie gestorben. Ach so. Ja. Ach so, dann hattest du vorher diese Angstzustände fast gar nicht? Doch, aber nie so extrem. Ich habe dann, also früher habe ich mir immer eingebildet, ich hätte Angst, dass wirklich jemand, also eine Person kommt, um mich umzubringen oder vergewaltigt oder was auch immer, ja. Mhm. Aber jetzt bin ich dahinter gekommen, dass das eigentlich eher eine Angst ist vor Form. Ja, Geister oder Dämonen, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich sagen soll. Also, es gibt da schon einen engen Zusammenhang mit dem Tod der Großmutter. Denke ich schon, ja, das Problem in dem Traum war nicht sie, dass sie vor meinem Bett stand, sondern dass danach nichts ging. Mhm. Und das habe ich irgendwie mit Geister in Verbindung gebracht, weil ich auch mal gesagt habe, das könnte man durch Magnetfelder und Ähnliches messen, ja. Dann wirklich nichts mehr geht, ja, dann habe ich eben das so in die Verbindung gebracht. Ne? Aber du kannst, wenn du dann sehr müde bist, kannst du einschlafen. Ja, aber ich schlafe ziemlich schlecht dann. Also ich bin morgens nicht erholt. Ich wundere mich, dass du dein Kind nicht in euer Schlafzimmer holst und dann die Tür zusperrst. Obwohl der Geist natürlich auch durch die Tür gehen kann. Aber es gibt einem vielleicht auch eine gewisse Sicherheit, wenn man dann abgeschlossen hat. Nee, weil der Kleine, der ist es nicht gewöhnt, dann würde er eh nicht schlafen. Ach so. Das heißt, du bist jetzt ganz, deshalb rufst du auch an und schaust oder hörst die Sendung. Das ist akut wieder. Das ist akut und kannst nicht einschlafen, du Arme. Ja. Mhm. Da das so frisch ist, ist es schon sehr schwer, da was zu sagen. Ich würde an deiner Stelle, aber wenn sich das jetzt noch weiter verbreitet, auf jeden Fall mal nicht in Form einer Therapie oder so, aber mal vielleicht so ein paar Stunden, mal ein paar Sitzungen bei einem Psychologen schon anberaumen. Mhm. Der dir vielleicht auch mit dem Traum ein bisschen so auf die Sprünge hilft und dass sich da so ein Knoten irgendwie löst. Es gibt sicher so ein paar psychologische Tricks, wie man das machen kann. Ich kann das natürlich nicht, aber da könnte ich dir gleich auch nochmal gerne meine Psychologin geben. Vielleicht ich möchte wirklich was, das nervt mich so, wenn der jetzt ständig auf Seminar ist und ich da nicht mal alleine sein kann. Das geht mir total, ich möchte was dagegen unternehmen. Ja, aber du hörst jetzt so keine, du hast vorhin nichts gehört oder so in der Wohnung, ne? Irgendwas knistern. Ich höre schon Knarren oder so, aber das habe ich jetzt schon, das ist meistens der Kühlschrank, da mache ich in der Küche die Türe zu und dann höre ich es nicht mehr. Aber trotzdem dieses Gefühl, es ist noch jemand da, das ist unangenehm. Also wenn man einmal so auf diesem Trip, auf dieser Schiene ist, ist das wirklich sehr schwer, sehr schlimm. Ich erinnere mich, dass ich das als Kind hatte und immer, wenn ich allein in der Wohnung war, meine Eltern halt weg waren, meinte ich immer, dass unter meinem Bett etwas so kratzte, als wäre so ein Kratzgefühl. Ja. Das war die Hölle für mich. Dann hast du Licht angemacht und geguckt? Nein, ich habe so eine Angst gehabt, dass ich schweißgebadet ganz starr in meinem Bett lag und habe nichts gemacht. Nein, das war ich auch mal. Du bist irgendwann, an meine Eltern kamen und die haben dann geguckt und da war natürlich überhaupt gar nichts. Und bis heute weiß ich nicht, was das war. Vielleicht war es eine Maus irgendwo, vielleicht war es aber auch einfach nur meine Fantasie. Und deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass man da super, super dann in Panik vielleicht auch gerät. Ne? Wir rufen dich gleich nochmal an. Du legst bitte auf. Okay. Alles danke. Gute. Tschüss. Ein Namensvetter. Jürgen, 30 Jahre. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Eine schlechte Leitung. Ganz schlecht? Ja, sitzt du in einer Dose oder so? Nee, eigentlich nicht. Also geh mal so nah wie möglich an das Telefon. Und ja, ich bin schon ganz dran. Ja, um was geht's? Und zwar geht's darum, mein Thema ist also Doppelleben. Doppelleben? Ja, würde ich mal so betiteln. Und Spielsucht. Und Spielsucht, ja. Und zwar geht's darum, ich bin seit 15 Jahren spielsüchtig. Mhm. Und finanziere meine Spielsucht durch Anschaffen. Mhm. Und du gehst auf den schwulen Strich. Genau ist das, ja. Ja. Bist du auch schwul? Nein. Nein. Und auf mein Doppelleben zurückzuführen, habe ich also noch eine Beziehung und habe zwei Kinder. Ach so, du lebst in einer Beziehung. Ja, festen Beziehung mit zwei eigenen Kindern. Wie alt sind deine Kinder? Ein Jahr und 10 Jahre. Ein Jahr und 10 Jahre? Vier. Und 4 Jahre. Und deine Freundin, deine Lebenspartnerin ahnt überhaupt gar nichts? Nein, überhaupt. Sie weiß auch nichts von der Spielsucht? Nein. Gehst du denn auch so zum Schein, zumindest einem normalen Leben nach, einem Beruf? Also zum Schein bin ich arbeitslos. Mhm. Und ich mache zwischendurch manchmal Arbeiten, Nebenjobs. Und was sagst du? Bin auch hin und wieder, habe ich also auch schon im festen Verhältnis gearbeitet. Aber nur, ja, aber nur zum Schein, das hast du dann so gesagt. Nö, nee, also ich habe wirklich auch schon gearbeitet. Ach, du hast aber auch schon eine. So, wenn du, wie viele Stunden in der Woche oder am Tag verbringst du in Spielhallen oder Spielsalons? Also ich gehe dann abends so ab 10 Uhr gehe ich in eine Halle. Jeden Abend? Fast jeden Abend. Ja. Und was, wie erklärst du das deiner Freundin? Wo gehst du da hin? Das ist so, ich bin ja nicht jeden Tag bei meiner Freundin. Ach, ihr wohnt nicht zusammen? Nein, wir wohnen nicht zusammen. Mhm. Ich bin also auch überwiegend bei meinem Kollege, Bekannte. Und dann gehe ich halt abends dann um 10 Uhr, kann auch mal 9 Uhr sein oder am 8 Uhr, je nachdem, was ich verdient habe, gehe ich dann in eine Halle rein und verspiele so vielleicht 300-500 Mann. Verspielst du dann? Ja. 3-4 pro Tag 400-500 Mark. Mhm. Manchmal etwas mehr. Was natürlich eine wahnsinnige Summe ist, wenn man das dann hochrechnet auf einen Monat. Ja, und dann ist abends vielleicht mal noch ein bisschen Geld, was in die Tüte nur drin. Mhm. Also ich habe das so verstanden, dass deine Freundin so, da fällt es gar nicht so auf, da ihr nicht zusammenlebt, wenn du jeden Abend oder fast jeden Abend in die Spielhalle gehst. Ja, das ist auch, ich sag mal, vielleicht auch ein Grund, warum ich nicht bei meiner Freundin bin, weil ich dann sage, ich möchte einen Raum ein bisschen abgeben zum Kollegen oder so, schlafe dort eine Woche oder zwei Wochen und dann mache ich ihm halt diese Art von, fühle ich dann halt diese Art von Doppelleben. Das kann also sein, dass du im Monat 40 bis 70.000 Mark verspielst. Und du gehst anschaffen, um das damit zu verdienen, das Geld. Wie oft machst du das? Da musst du dann ja auch nur richtig ran, um diese Kohle anzuschaffen. Ja, so kommt drauf an. Und ich arbeite dann vielleicht 4 Stunden, 3 Stunden oder 2 Stunden, wenn ich 2 Kunden habe. Davon habe ich das nur so weit zu tun. 2 Stunden am Tag, 2 Kunden am Tag. Ja. Mhm. Wo lernst du die Kunden kennen? Auf der Straße oder im Club oder wie? Ja, ich würde sagen so Hauptbahnhof und Gaststätten. Hauptbahnhof und Gaststätten will ich dir natürlich nicht zu nahe treten, aber man kennt ja so dieses Milieu. Mit 30 Jahren bist du ja da auf dem Hauptbahnhof wahrscheinlich auch wirklich eine ganz alte Variante, ne? Da, ja, da tapp ich mal nicht sehr gut aus. Mhm. Also du hast immer noch deine Kunden, obwohl du schon 30 bist. Ich habe auch immer viele feste Kunden, wo ich auch noch anrufe oder wo ich anrufen werde. Wie geht denn das, wenn man nicht schwul ist und bedient Männer beim Sex? Wie hält man denn das aus? Ja, ich mache es auch schon seit 15 Jahren. Ich habe damit mal irgendwo angefangen. Ich empfinde jetzt keinen Ekel dabei oder sonst was. Das ist für mich alltäglich. Ist Routine? Ja, ist einfach eine Routine dabei. Ja. Bist du denn dabei auch erregt? Hast du einen irrigierten Penis? Also zum Teil ja. Und wie gelingt dir das, diese Erektion hinzukriegen, wenn dich das überhaupt nicht interessiert, was du da machst? Ich würde sagen, ja, Training würde ich jetzt nicht vielleicht sagen, trainiert oder bildet sich auch vielleicht im Kopf etwas dabei ein oder. Also in Gedanken bist du woanders und dann so funktioniert das dann. Ja. Und du machst mit diesen Männern allen Sex, den man sich so vorstellen kann, alles? Nein, nicht ganz unbedingt. Es gibt immer ein paar Sachen, die ich mir mache, nicht mal so Analverkehr zum Beispiel. Achso, das machst du nicht? Nee. Mhm. Weil diese Safer-Sex-Variation, ne? Aber safer Sex schon? Ja. Safer ist es alles safe. Ich auch. Bei mir ist also auch so, dass ich Verwirrung mitmache selber und auch der Partner. Ne? Wie lange bist du mit deiner Partnerin schon zusammen? Jetzt ungefähr 5 Jahre. 5 Jahre. Und die ahnt überhaupt gar nichts von dem, was da los ist? Nein. Wie hältst du denn das gewissensmäßig bloß aus? Ich muss sagen, also ich bin zum Teil auch wirklich mit meinen Nerven so ziemlich kaputt. Das ist irgendwie sehr viel Schmerz. Also das Hauptübel ist ja nun, glaube ich, so wie du es geschildert hast, erstmal deine Spielsucht. Denn die Spielsucht verleitet dich dazu, dass du auf den Strich gehen musst. Ja. Hast du gegen die Spielsucht schon mal irgendwann versucht, etwas zu unternehmen? Also ich habe immer versucht, nicht zu spielen, aber... Aber du warst noch bei keinem Therapeuten, du warst noch nicht bei den anonymen Spielsüchtigen? Nein, ich kenne ja auch, ich habe doch keinen Bezug zu den Worten, ich wüsste auch nicht, wo ich mich dann einigen soll. Wärst du denn bereit, dich einer harten Entziehung quasi zu unterziehen? Ja, sicher. Das würdest du. Weil so, wie du jetzt weitermachst, über kurz oder lang wird es rauskommen. Es ist ja schon ein Wunder, dass es nicht rausgekommen ist in all den Jahren. Ja. Und dann bricht dein ganzes Leben und du hast 2 Kinder, das muss man ja auch noch bedenken. Alles bricht zusammen. Schon stressig, alles stimmt. Du hörst Musik im Hintergrund. Das bedeutet, dass meine Sendung gleich zu Ende ist. Du wirst gleich nochmal mit meiner Psychologin reden. Und die Psychologin wird dir ganz konkrete Adressen und Telefonnummern geben, wohin du dich wenden kannst zum Thema Spielsucht. Darf ich denn der Dame von ihrer vorletzten Telefon, also die Dame, der es nicht so gut ging, wünsche ich nochmal alles Gute. Das ist ganz lieb von dir. Du legst bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Alles klar, ciao. Jürgen, tschüss. In der Technik Markus Liebetanz. Morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. Um 1 Uhr Radio als Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage tschüss, bis morgen.